Astra hassest du. Ich hasse ihn ewig, ja. So gib mir deine Gründe. Wer ist ein Unmensch, ein Tyrann? Ist das, was du gesagt, erwiesen? Durch ein unglücklich Weib erwiesen, das Gram und Jammer niederdrückt. Ein Weib hat also dich berückt, ein Weib tut wenig, laudert viel. Du Jüngling glaubst dem Zungenspiel. O legte doch Sarastro dir die Absicht seiner Handlung für. Die Absicht ist nur allzu klar, riss sich der Reine ohne Barmen, Pamina aus der Mutterarmen. Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Man opferte vielleicht sie schon. Dir dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Heid und Pflicht. Wann also wird das Dunkel schwinden? Sobald die Fürter der Freude tat ins Heiligtum zum ewigen Band. Das Licht mein Auge finden. Alf, Alf, Jüngling, bald sagt ihr oder nie, ihr Unsichtbaren, sagt mir, lebt denn Pamina noch? Amen. Sie lebt, ich danke euch dafür. Oh, wenn ich doch imstande wäre, Allmächtige, zu eurer Ehre, mit jedem Tone meinen Dank zu schildern, wir hier entsprachen.